bist langsam satt, tatenlos nur zuzusehen, wie nach und nach die alten Werte vor die Hunde gehen. Wie sie uns für dumm verkaufen, uns den letzten Cent abpressen. Soldaten werden verheißt für fremde Interessen. Wie eine Sturmlawine reg ich über euch hinweg. Begrabe unter mir euch und euren Dreck und auf den Trümmerhaufen eurer alten Welt ist es der Glanz des neuen Reiches, der die Finsternis erhält. Ich fühl den Hass in mir, wie er täglich stärker wird. Kein Tag vergeht, an dem ich hoffe, dass wieder einer stirbt, dass ich wieder so ein Gutmensch von selber demaskiert. Oder in der U-Bahn unter den Dritten von Kanaken krepiert. Wie eine Sturmlawine reg ich über euch hinweg. Begrabe unter mir euch und euren Dreck und auf den Trümmerhaufen eurer alten Welt ist es der Glanz des neuen Reiches, der die Finsternis erhält. Uns am Boden zählt, doch sie werden wie nach Nürnberg mit ihren Herren untergehen. Wir sind die treuen Krieger, wir sind im Kampf gestellt. Ihr seid nur Diener und habt euer Schicksal selbst gewählt. Wie eine Sturmlawine regen wir über euch hinweg. Wir bekommen unter uns diesen ganzen Judendreck und auf den Trümmerhaufen eurer alten Welt.